study by them. Wer wird sie nicht beneiden, wie sie den anderen spüren, auch wenn sie sich nicht berühren, sie sind noch hier. Weißt du noch, ach,